Schreibe einen Beitrag in dein Forum, sag ihn and Warner Killer Lines und wird das nächste große Ding nach Hammer und Vanilla Eis. Eis, Eis. Baby, guck, ich trag meinen Chinchilla weiß im Cover KKS für Bauarbeiter, also Tiller Weins. Tiller Money, das ist real, das ist kein funny shit. And One, ich sag euch, wie es ist, was anderes kann ich nicht. And One, ich steh nur in der Booth, was anderes brauch ich nicht. Man, sind wir ehrlich, deutscher Hip-Hop, alter Mann, wer kauft den Shit? Komm und tipp in die Tasten, bis du erwachsen bist. Shit, ich hab die Faxen, dicke Seifenblasen, platzen nicht. Sie reden, doch sie machen nicht. Leben, doch sie lachen nicht und reden drüber, wer diese Szene mit seinen Herzen fickt. Ich setz um, was ich predige. Fußball, Bier und Scheiße labern. Träume von damals sind heute nicht mehr als kleine Narben. Und ich seh alles schwarz und weiß, als gäbe es keine Farben. Ich kann nur die Wahrheit sagen, weil Lügner kurz den Beine haben. Über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass. Guck, sie reden über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass. Schreib einen Beitrag in dein Forum, sag ihn während dir im Park pennt. Hab ich geschrieben, Mann, und glaub mir, jeder Park brennt. Ich mach nur Rap, ich weiß ja nicht, was sie erwarten. Doch ich hab ein Nest auf der Brust, als wär ich Clark Kent. Ich schick euch Rapper in ne Sinnkrise. Deutschrap, Triple X, wer zum Fick ist Vin Diesel? Und wenn du willst, kannst du die Szene in den Wind schießen. Redet alles schlecht und lasst Talente einfach links liegen. Major Business, macht euch alle wichtig. Doch ich geh ein Zweig und schrei so laut, bis ihr es mitkriegt. All in, many Beats, richtig, fick dich, keine Konkurrenz, weil du neben uns ein Nichts bist. Und jetzt genug mit Ansagen, ich will endlich aufdrehen. Ich bin keine Schlampe, ich muss niemand hier die Schau stehlen. Ich bleib auf den Brettern stehen, bis die Engel mich aufzählen. Ich weiß, wer ich bin, ich muss mich nicht für jemand ausgeben. Guck, sie reden über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass. Guck, sie reden über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass. Schreib einen Beitrag in dein Forum, dass Hip-Hop jetzt erwachsen wär. Und drunter noch ein Edit, Kunden kaufen keine Platten mehr. Sauf dir jedes deutsche Album, als wär jeder Spaß es wert. Und schreib in deinem Blog danach, kein Wunder, sind die Kassen leer. Sie wollen Rapper, aber schau, was sie für Clowns halten. Seelenlose Soundleichen, die direkt vom Baum steigen. Die Kids auf Taubweichen, Achtung, aufschreiben. Nie mehr zweite Liga, weil wir dieses Jahr aufsteigen. Weil wir jetzt euer End setzen, Trend setzen. Guck, ich mach Musik, die massentauglich ist wie Sprengsätze. Bau intelligent, Sätze. Nein, ich misshandle Rapper, bis sie in Vergessenheit geraten, so wie Uncle Cracker. Schalte diese Ampel besser grün, denn ich bin grad im Fahrtmann. Ich hab Hunger, bis ihr denkt, dass ich ein Loch im Magen hab. And One, shit, ich hör nur Beat und Bass seit Jahr und Tag. Teil es deinem Forum mit, dass das hier große Warnung war. Guck, sie reden über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass. Guck, sie reden über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass. Guck, sie reden über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass. Guck, sie reden über Rap, über dies und das. Guck, sie reden über Crack, über Peace und Gras. Halten jetzt alle im Netz bei MCs zu Stars. Aber ich hör immer weg, ich hör nur Beats und Bass.